Sogar Bruder Ohr kommt zu dem Ergebnis, dass die Abwehr der deutschen Freimaurer auf die fortgesetzten Angriffe seitens der außerdeutschen Großoriente stets äußerst matt geblieben sei. Die deutschen Freimaurer, sagt Ohr, hatten den Blick auf ein hohes Ideal gerichtet und so verlor man ein wenig die Wirklichkeit aus dem Auge. Seine Arbeit ist eine offene Absage an das Wesen und Geist des Großorients von Frankreich. Fast aus jeder Zeile liest man die schweren inneren Kämpfe heraus, die in seiner Seele die Freimaurerei mit dem erwachten deutschen Volksbewusstsein auszufechten hatte. Und schon in der Einleitung spricht Bruder Dr. Ohr die Befürchtung aus, dass nach dem Krieg allzu schnell die Versöhnungsmeier auftreten werden, um der französischen Maurerei das Wort zu reden und über den Rhein hinaus das zerrissene Bruderband neu zu knüpfen. Er meint, aus echtem deutschen Idealismus heraus werde dies geschehen. Hier beurteilt Bruder Ohr seine Brüder vielleicht doch zu günstig. Nicht so sehr aus Idealismus wird dies geschehen, sondern aus Unverstand, aus Unwissenheit und aufgrund jener Michelhaftigkeit, die den Deutschen und natürlich auch den deutschen Maurern nun einmal eigen ist. Diese Michelhaftigkeit oder sagen wir diese Harmlosigkeit hat es ja auch zu Wege gebracht, dass die deutschen Maurer mit den romanischen Großorienten Paris, Rom, Madrid, Lissabon in Verbindung getreten sind, obwohl ihnen ihr hochpolitischer und ausgesprochen revolutionärer Charakter bekannt sein musste. Wollten doch deutsche Maurer mit französischen noch am 8. August 1914 zusammenkommen, da die Deutschen trotz des Sarajevoer Mordanschlages nicht an den Krieg glaubten. Auch aus früheren Ereignissen im Maurerleben scheint hervorzugehen, dass sich die deutschen Freimaurer niemals des großen Unterschiedes zwischen ihrer eigenen Auffassung und der ausgesprochen politischen Richtung der ausländischen Freimaurerei bewusst geworden sind. Man bedenke doch, dass alle 8 deutschen Großlogen den revolutionären Großorient von Italien ohne weiteres anerkannt haben. Man erinnere sich, wie deutsche Freimaurer, und zwar die Kölner Loge Freimut und Wahrheit, im Jahre 1907 die französischen Brüder mit feurigsten Sympathiekundgebungen empfangen haben. Stuhlmeister dieser Loge war damals ein Hauptmann, erster Vorsteher, sogar ein Oberstleutnant, zugleich Chef des Kölner Artilleriedepots. Aber auch die Harmlosigkeit der deutschen Maurer müsste doch irgendwo eine Grenze haben. Wenn zum Beispiel auf den freimaurerisch-pazifistischen Konferenzen im Haag am 23. bis 25. August 1913 die anwesenden deutschen Maurer vom belgischen Senator Bruder Lafontaine dahin belehrt wurden, dass das militärische, von Waffen starrende Deutschland Bismarcks das Haupthindernis für die Annäherung zwischen den beiden Völkern, Franzosen und Deutschen, sei, so hätte doch ein deutscher Maurer die Pflicht gehabt, dem französischen Bruder zu erwidern, dass die Franzosen mit der Abrüstung vorangehen sollten, die Deutschen würden dann schon von selbst nachfolgen. Die Franzosen taten ersichtlich das Gegenteil davon, indem sie statt abzurüsten die 3-jährige Dienstpflicht einführten und Deutschland dadurch zu weiteren Rüstungen zwangen. Und wenn derselbe Bruder Lafontaine die deutschen Freimaurer dahin belehrt, ihre Aufgabe, deutsche Maurer, ist es, Deutschland wieder zu seinem alten Ideal, ein Volk der Denker, Dichter und Künstler zu sein, zurückzuführen, so ist das eine Zumutung, die jeder deutsche Maurer als eine Herausforderung hätte empfinden müssen. Übrigens haben wir dieses freimaurerische Wort auch während des Weltkrieges oft genug vernommen, wieder ein Beweis dafür, wo die kriegshetzerischen Elemente eigentlich zu suchen sind. Und wenn sich Bruder Lafontaine dann gar dem Satz leistete, der Deutsche pflegt bei allem, was er in Angriff nimmt, den Dingen auf den Grund zu gehen, selbst wenn er dabei schließlich bei der Revolution ankommen sollte, liegt es doch auf der Hand, dass deutsche Freimaurer sich das schweigend anhören, eben dadurch ihre Zustimmung ausdrücken. Dann stehen sie aber auch nicht mehr mit ihrer Seele auf Seiten Deutschlands, sondern sind vom politischen Geiste des französischen Großorients bereits derart durchdrungen, dass sie bereit sind, eine solche Revolution in Deutschland entweder selbst herbeizuführen oder wenigstens zu fördern. Dass die Widerstandskraft solcher Freimaurer dann lahmgelegt ist, versteht sich von selbst. Und so erklärt sich auch die schwankende, zweifelnde und unsichere Haltung, die die deutschen Großlogen und auch viele Logen während des Krieges eingenommen haben. So erklärt sich aber auch die sehr matte Abwehr der deutschen Freimaurerei gegenüber den Angriffen des französischen Großorients während des Weltkrieges, die sogar Bruder Ohr in scharfen Worten tadelt. Man darf nun nicht etwa glauben, dass Äußerungen wie die des Senators Bruder Lafontaine ganz vereinzelt dastehen. Nein, auf jedem Freimaurerkongress wurden die deutschen Logenmitglieder von ihren romanischen Brüdern mehr oder minder zart daran erinnert, dass sie eigentlich noch sehr rückständig seien, den Zeitgeist nicht erfassen können und doch endlich zur Revolution übergehen sollten. Auf die ungeheure Verbreitung der Freimaurerei in Nordamerika, insbesondere in den Vereinigten Staaten, wurde bereits hingewiesen. Es gibt dort etwa 60 Großlogen mit rund 14.000 Logen und 1.700.000 Meistermaurern vom dritten Grade aufwärts. Außerdem gibt es noch etwa 4 Millionen Mitglieder anderer geheimer Verbindungen, die unter dem Einfluss der Freimaurerei stehen. Vom Deutschen Großlogenbund sind allerdings nur 16 Großlogen mit etwa 500.000 Freimaurern anerkannt. Die 32 farbigen Großlogen, Neger und andere, umfassen etwa 1.000 Logen. Aus diesen Ziffern allein kann man schon auf die Bedeutung schließen, welche der Freimaurerei in Nordamerika zugesprochen werden muss. Im Staate New York allein zählen die Freimaurer 92.460 Brüder. Dass Roosevelt, der jüngst in den ewigen Orient eingegangen ist, Freimaurer war, ist bekannt. Wilsons Zugehörigkeit zum Orden wurde bestritten, nach amerikanischem Zeugnis ist er jedoch, ebenso wie Bryan, bestimmt Freimaurer. Die sich widersprechenden Meldungen sind in den meisten Fällen so zu erklären, dass jemand einer Loge bzw. Großloge angehört, die von deutscher Seite nicht anerkannt ist. Es ist in Nordamerika überhaupt die Wahrscheinlichkeit größer, dass eine führende Persönlichkeit Logenmitglied ist, als dass sie es nicht ist. Denn ohne Zugehörigkeit zur Freimaurerei ist dort ein politischer oder geschäftlicher Aufstieg nahezu unmöglich. So erklärt es sich, dass im Repräsentantenhaus 2/3 der Mitglieder, nämlich 213, Freimaurer sind. Ebenso nehmen sie im Senat mehr als die Hälfte der Sitze ein, nämlich 48. Die politische Haltung der amerikanischen Freimaurer war zu Beginn des Weltkrieges schwankend. Es gab anfangs zum Beispiel eine Strömung, welche gegen die Ausfuhr von Waffen und Munition scharfen Widerspruch erhob. Bald aber überwog die Meinung, dass eine Republik doch nur auf Seiten jener Mächtegruppe stehen könne, die erklärte, für die republikanische Staatsform und für die Völkerverbrüderung einzutreten. Auch da gab es natürlich Widersprüche in der Menge, denn der bloße Hinweis auf das zaristische Russland war geeignet, diesen Standpunkt sofort zu widerlegen. Der Chef der schottischen Hochgradmaurer, Bruder Moore, 33. Grad, gab daher höchst vorsichtig tastend zunächst folgende Losung aus.